Damit du glaubst, dass Jesus wirklich existiert. Und wüsst gerne, welche Griffe ich zu greifen hab, damit du glaubst, dass ihn dein Schicksal interessiert. Doch ich seh mein Unvermögen, das in Worte zu fassen, und mir fehlen ganz einfach auch die Noten dazu. Deshalb komm ich zu dem Schluss, ich werd's für heute dabei belassen, dieses Lied zu singen, ich hoff, du hörst mir zu. Ich möchte nur ein ausgestreckter Zeigefinger sein, der nicht auf Menschen gerichtet ist, auf keine Kirche, keinen Papst, sondern auf Jesus allein, dass du Brücke zu Gott findest. Ich würde gerne einen Tag lang mit dir diskutieren, um deine Meinung besser zu verstehen. Würd dir meine Ansicht sagen, meine Sätze formulieren und dir ein Stück entgegengehen. Doch wenn alles schon gesagt wär, was es noch zu sagen gäbe, wenn ich mir die schönsten Bilder und Vergleiche ersann, wüsste ich doch, dass mir zum Schluss nur die Erkenntnis bliebe, dass nur Gott allein dich überzeugen kann. Ich möchte nur ein ausgestreckter Zeigefinger sein, der nicht auf Menschen gerichtet ist, auf keine Kirche, keinen Papst, sondern auf Jesus allein, dass du die Brücke zu Gott findest. Zeit vergeht und irgendwann an diesem Abend pack ich die Gitarre wieder ein. Mach mich auf den Weg, bin unterwegs zu neuen Zielen und werd bei anderen Menschen sein. Doch vielleicht durfte ich ein Stein sein in dem Mosaik, dass Gott aus deinem Leben bilden will. Vielleicht bleibt bei dir nur ein einziges Wort zurück, und wenn es Jesus heißt, dann bin ich fast am Ziel. Ich möchte nur ein ausgestreckter Zeigefinger sein, der nicht auf Menschen gerichtet ist, auf keine Kirche, keinen Papst, sondern auf Jesus allein, dass du die Brücke zu Gott findest.